Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: grandiose Holzusen von Neil Young bis Radiohead. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Yeah. Nacht an der Schmerzgrenze, Sänger Tom York von der englischen Band Radiohead hier mit Paranoid Android. Was Schmerzgrenze allerdings wirklich heißt, das hat Singer-Songwriter Tim Buckley schon 1970 vorgemacht. Kein Wunder, dass damals seine LPs im Laden standen und kaum jemand was damit anfangen konnte. Im Gegensatz zu heute, wo Tim Buckley immer wieder neu entdeckt wird und sich eine talentierte englische Band sogar nach einem Album von ihm benannte. Star Sailor nennt sich das besagte Album und das Titelstück ist eine Mischung aus Jodeln, Gesänge aus dem Fegefeuer und komplettem Wahnsinn. Auch wenn jetzt bei Ihnen die Uhren stehen bleiben, alles ist normal. Oh, Der große Captain Beefheart, diesmal als Heulsuse mit I'm Glad, auch immer schnell an seiner unverkennbaren Stimme erkennbar. Es ist immer wieder verwunderlich, dass Sänger, die normalerweise tief singen, auf einmal in eine Art Kopfstimme gehen, so als wenn sie über Nacht eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hätten. Van Morrison hat auch immer mit seiner hohen Stimme überrascht. Gut dokumentiert auf seiner CD The Philosopher's Stone mit dem Song Try for Sleep. Leave out the rest. Sleep. Was soll eine Hip-Hop-Gruppe in einer Sendung über Heulsusen? Eigentlich nichts, wenn da bei der folgenden Formation Gangsta nicht Casey and JoJo beim jetzt zu hörenden Stück mitmachen würden. Ihr Gesangsbeitrag setzt dem Stück wirklich die Krone auf. Gangsta mit Royalty. One of the meanest and the cleanest, and still I'm kinda fiendish when I'm at this. Been doing this for eons, peons best to catch this. Vision of excellence, precise rapping ability. About to make some dead presidents, back in the millions, G. The money though, it's got people acting funny, yo. As soon as some niggas get some light, they be like dummies, yo. Products and puppets and pawns, getting played out. When authentic niggas step up, respect be laid out. Major effect to your sector, I'm the corrector. Live and direct, waving my mic like a scepter. Supreme, exalted, universal leader, descendants of the kings and queens, the overseer, the overlord, cream of the crop, creme de la creme. Spent years building with cats in the streets, so they my men. Again, Gangsta has done it. Remember too much jewels back in the days, you'd have to run it. Check it, the ground be hot under our feet, so we be listening to beats to keep the cipher complete. Whether you kids be holding on the block all day, or you be puffing lie out in the back hallway, or whether you be in school or in the library, wherever you are, baby Paul, realize that your essence is divine, son, and let it shine, son, as we refine, son. Ayo, this shit'll blow your mind, son, we're royalty. Wherever I go, I won't accept nothing less than the best. Whatever I choose to do, I have to stand out from all the rest. Whatever I do, wherever I go, I won't accept nothing less than the best. Whatever I choose to do, I just wanna stand out from all the rest. And all the girls, they wanna spoil me. My honey anoints me with oils, G. After work, she greets me and treats me like royalty. Works with me, giving herself by my side. She don't sweat me for loot, my fame, or my ride. A lot of ladies out there be looking lovely, but they don't got no control of their life. Inside, they're ugly. Word to Bugsy, enter Red Alert. Sway and tech, and Funkmaster Flex to make your head jerk. Chicks go berserk when they see us in the spot. Casey, JoJo, and Primo creeping to the top. And to the sweethearts out there breaking hearts while we're taking part of this hip-hop art. Listen, yo, the best way, it ain't always the fast way. And yes, the best way, it ain't always to act nasty. I'll open up the door always before you pass me, baby doll, because you're royalty. Whatever I do, wherever I go, I won't accept nothing less than the best. Whatever I choose to do, like that. A gangsta has got to be the sure shot.

Er stand morgens auf und hat sich einfach als Frau gefühlt. Das hat mir Brad Roberts, Sänger der Crashtest-Dummies, mal in einem Interview erzählt. Gemeint waren vor allem einige Songs auf dem Album Give Yourself a Hand. Da singt Roberts, der gerade wegen seines tiefen Gesangs bekannt ist, auf einmal in der Kopfstimme und kann auch hier voll überzeugen. Crashtest-Dummies mit Just Shoot Me Baby. Take off your mink coat, take off your muff. Get on the table and show us your stuff right here next to me. I'm a fat old man, sweating and huffing. Gin in my hand and your pretty little muffin right here next to me. Just don't feed me with no tube. Change my daddy diaper. If I'm back in mommy's boob, call in the fucking snipers and just shoot me, baby. Stuff me in the crack, stuff me in the toilet, sweetie, put me in the trash. But be next to me. Send me to my room. Hold me down and spank me. Use a wooden spoon. But be next to me. Just don't feed me with no tube. Or change my dirty diaper. If I'm back in mommy's boob. Snipers and just shoot me, baby. Elizabeth Fraser und Kate Bush, diese beiden Namen sind oft in einem Atemzug genannt worden, wenn es um charismatischen Gesang in den hohen Lagen geht. Beide haben auch schon für Peter Gabriel gesungen. Und wenn es um Elizabeth Fraser geht, sie hat mit ihrer Stimme schon in den 80ern verzaubert, mit der Band Cocteau Twins. Hier der folgende Song, Pandora. Yeah. Normalerweise war sie für ihre tiefe, raue Stimme bekannt, doch wenn sie in höheren Lagen sang, dann war es schon fast arabisch. Nico hat schnell die Lager gespalten und ähnlich wie Tim Buckley nie besonders viel Erfolg gehabt, dafür bis heute einen großen Kultstatus. Aus dem Jahre 1970 Nico mit Janitor of Lunacy. Ende der 80er, Anfang der 90er gab es eine englische Rockband namens Leatherface. Sie war nicht besonders erfolgreich und verschwanden wie viele andere wieder von der Bildfläche. Was Leatherface allerdings so besonders machte, war die Stimme von Sänger Frankie Stubbs, die oft im Punkrock-Sound der Band unterging. Doch auf einem Song singt er zum Klavier in erster Linie und da hört man, wie die alkoholgeschwängerte Stimme den Mond anheult. Leatherface mit Shipyards. Miles, and it's got you in the right. Auch wieder so eine grandiose Holzuse. Sängerin Beth Gibbons von der Gruppe Portishead mit dem Song Undenied. Hier sind wir schon fast am Ende dieses Soundchecks angelangt, bei dem es heute um grandiose Holzusen ging, von denen ich Ihnen einige vorgestellt habe. Beenden möchte ich diese Sendung mit den Holzusen überhaupt, den Beach Boys, aus dem Jahr 1965 von ihrem Album Pet Sounds, der Song Don't Talk. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. I can in your sight, and I can see so much in your eyes. There are words we both could say. But don't talk, put your head on my shoulder. Here with you feels so right. Bye.